nicht. Es weiß um dein Geheimnis. Er redet nur, was es spricht. Es weiß um dein Geheimnis. Er redet nur, was es spricht. Es fließt in deinen Adern ein Strom genannt die Zeit. Es springt aus deinem Blute ein Quell zur Ewigkeit. Es springt aus deinem Blute ein Quell zur Ewigkeit. Sein Glied der Ahnenkette, weißt du, wann sie begann? Sein Mittler stets gehorsam und du hast recht getan. Sei Mittler stets gehorsam und du hast recht getan. Du kannst zurück im Geiste die fernen Wege gehen. Am Ende wird Gott selber als Ursprung vor dir stehen. Am Ende wird Gott selber als Ursprung vor dir stehen. Wird Gott damit geehrt. Und lebst du ihrer würdig, wird Gott damit geehrt. Vergeude nie dein Leben der Ahnen Erbe nicht. Es weiß um dein Geheimnis. Er redet nur, was es spricht. Es weiß um dein Geheimnis. Er redet nur, was